So, einen schönen guten Tag, willkommen zu einem kleinen Hörbeispiel, um einfach nur mal zu zeigen, was mit der Postproduktion möglich ist. Das hier ist jetzt also die reine Tonspur, ohne dass ich sie bearbeitet habe. Ab dieser Stelle habe ich dann auch noch die Normalisierung reingepackt. Da hört man jetzt zwar nicht arg viel, aber ein ganz klein wenig. Ab hier ist jetzt auch noch der Kompressor reingepackt worden. Das heißt auf Deutsch, da ist ein bisschen mehr Druck hinter der Stimme. Und weil Druck hinter der Stimme so ein bisschen Rauschen produziert, haben wir hier noch den Rauschfilter reingesetzt. Das heißt, hier ist das Rauschen jetzt dann weg. Viel Spaß damit.